Kant und seine Ausleger von Friedrich von Schiller. Wie doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung setzt. Wenn die Könige bauen, haben die Kärner zu tun.